Lektion 18. Der Kundendienst. Jens Martin Köhler geht zum Kundendienst eines Kaufhauses. Eine Angestellte, Anke Kreibach, bedient ihn. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe hier vor einer Woche dieses Diktiergerät gekauft und es funktioniert nicht. Wieso? Was stimmt denn damit nicht? Es nimmt nicht mehr auf. Lassen Sie mich mal hineinschauen. Sie öffnet das Gerät. Tja, kein Wunder, dass der nicht aufnimmt. Die Aufnahmevorrichtung ist lose. Tja, leider kann ich da gar nichts machen. Sie müssten das Gerät ans Werk schicken, damit die das nachsehen. Nein, das geht nicht. Ich bin geschäftlich in der Stadt und brauche ständig ein Diktiergerät. Ich möchte es umtauschen. Das kann ich leider nicht machen. Wenn das Gerät beim Gebrauch beschädigt worden ist, haftet das Werk leider nicht. Schauen Sie, wenn Sie das Gerät ans Werk zurückschicken und es sollte sich herausstellen, dass dieses Gerät tatsächlich fehlerhaft ist, dann bekommen Sie doch Ihr Geld zurück. Diese Dinger sind ja nicht so teuer, dass man sich nicht mal ein neues kaufen könnte. Also hören Sie mal, ich kann mir doch nicht laufend neue Diktiergeräte kaufen. Ist es denn nicht möglich, dass mit dem Gerät vielleicht etwas unbehutsam umgegangen worden ist? Was unterstellen Sie mir denn da? Jahrelang benutze ich diese Dinger schon und jetzt behaupten Sie, ich kann damit nicht umgehen? Also entweder bekomme ich jetzt mein Geld zurück oder ein neues Gerät oder ich wende mich gleich mal an Ihren Vorgesetzten. Das wird nicht nötig sein. Ich leite diese Abteilung. Na, dann habe ich wohl Pech gehabt. Kann man denn nicht mal eine Ausnahme machen? Ich meine, das Gerät könnte doch auch bei Ihnen im Lager kaputt gegangen sein. Das Einzige, was wir machen können, ist, das Gerät ans Werk zurückzuschicken. Wie lange dauert es denn, bis das Werk Bescheid gibt? Etwa 4 bis 8 Wochen. Tja, da kann man wohl wirklich nichts machen. Was sein muss, muss sein. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe hier vor einer Woche dieses Diktiergerät gekauft und es funktioniert nicht. Wieso? Was stimmt denn damit nicht? Es nimmt nicht mehr auf. Lassen Sie mich mal hineinschauen. Tja, kein Wunder, dass der nicht aufnimmt. Die Aufnahmevorrichtung ist lose. Tja, leider kann ich da gar nichts machen. Sie müssten das Gerät ans Werk schicken, damit die das nachsehen. Nein, das geht nicht. Ich bin geschäftlich in der Stadt und brauche ständig ein Diktiergerät. Ich möchte es umtauschen. Das kann ich leider nicht machen. Wenn das Gerät beim Gebrauch beschädigt worden ist, haftet das Werk leider nicht. Schauen Sie, wenn Sie das Gerät ans Werk zurückschicken und es sollte sich herausstellen, dass dieses Gerät tatsächlich fehlerhaft ist, dann bekommen Sie doch Ihr Geld zurück. Diese Dinger sind ja nicht so teuer, dass man sich nicht mal ein neues kaufen könnte. Also hören Sie mal. Ich kann mir doch nicht laufend neue Diktiergeräte kaufen. Ist es denn nicht möglich, dass mit dem Gerät vielleicht etwas unbehutsam umgegangen worden ist?